endlich mal Zeit. Und ich möchte mit dir rausgehen, darum halt dich bereit. Du darfst niemand erzählen, dass du fortgehst mit mir. Wenn im Haus alle schlafen, dann komm leis an die Tür. 10:10 Uhr werde ich vor deiner Haustür stehen, auf dich warten und vor Schmerz vergehen, wenn du das versäumst. Sei bereit und zieh dir an dein schönstes Kleid für den Ausflug in die Seligkeit, wie du ihn erträumst. Glaub mir, dieser Abend gehört nur uns zwei. Heute sind wir beide mal endlich allein. Schön wird das sein, 10:10 Uhr werde ich vor deiner Haustür stehen, auf dich warten und vor Glück vergehen.